pay for me, and I die Big City Beats live von der Nature One und ich stehe hier neben einer jungen Dame, die ein Geheimnis lüften wird und zwar jetzt richtig live im Radio und ich freue mich tierisch, denn ihr kennt das doch, wenn man euch gefragt hat, kommst du zu mir ins Bett? Was das auf sich hat, das sagt uns Miranda. Hallo Miranda. Hallo Rita. Schön, dass du bei mir bist, ich bin ganz aufgeregt. Du schaust ein bisschen verfroren aus, ist dir kalt? Es ist tatsächlich ziemlich kalt auf der Nature One, also die Sonne hat uns verlassen. Schon vor 2 Tagen. Es ist kalt und regnerisch und nieselt etwas, aber was nicht so viel ausmacht, denn bei mir in meinem Separé ist es sehr kuschelig und warm unter der Bettdecke. Frei nach dem Motto, kommst du zu mir ins Bett. Richtig, und jetzt bitte erzähl uns mal, was hat das zu bedeuten, kommst du zu mir ins Bett? Was machst du eigentlich? Ich bin die Moderatorin der Big City Beats Bed Affairs und die Big City Beats Bed Affairs gibt es ungefähr schon seit 3 Monaten. Wir laden uns interessante Persönlichkeiten aus Musik, Film, Fernsehen, Kunst, Lifestyle, Mode ins Bett ein und plaudern, beziehungsweise ich plaudere mit ihnen in der sogenannten kleinsten und intimsten Talkshow der ganzen Welt. So übers Leben und den lieben Gott, über alles plauderst du. Und sie erzählen dir auch wirklich alles? Meistens. Sie erzählen schon viel, aber sie erzählen nicht alles. Vielleicht sollte ich mich das nächste Mal einfach ausziehen. Aber selbst so siehst du schon sehr lecker aus. Liebe Miranda, was erwartet dich heute Abend? Wen kann man denn im Bett heute sehen bei dir? Heute kommen zum Beispiel Monika Kruse, Karotte, Mogwai, eventuell Paul von Dyk. Ja, also viele Namen. Was eigentlich mit dem Sven Feeth? Kommt der auch? Sven Feeth kommt heute Abend nicht. Sven Feeth ist der Promi. Das sind natürlich alle prominent. Sven Feeth kommt dann zu mir ins Studio nächste Woche. Und der möchte lieber die Atmosphäre ohne Zuschauer haben. Weil hier ist, da haben wir das Bett natürlich, wir haben unser Studio nachgebaut. Hier im Medienfeld auf der Nature One. Und es ist natürlich nicht so intim wie bei mir im Studio, weil viele Leute einfach drumherum stehen und zugucken können. Und so. Und ich glaube, das möchte er eben nicht. Und er möchte dem entgehen und kommt dann zu mir ins Studio, wo keiner zuguckt. In Ordnung, das hast du jetzt sehr schön erklärt. Liebe Miranda, bevor du mir hier irgendwie wegfrierst, schicke ich dich jetzt mal ab, husch, husch wieder in dein Körbchen. Bedanke mich ganz herzlich für das nette Interview. Wünsche dir noch ganz viel Spaß, ganz viel Power, vor allem, dass du das auch wirklich durchhältst. Wie lange musst du durchhalten? Bis 4, glaube ich. Jesus, Maria, dann sitzen wir im selben Boot. Hm? Mit Jesus und Maria. Die kommen auch zu mir ins Bett. Aber auf jeden Fall. Die sind immer bei uns, glaub mir. Das waren die Big City Beats, live von der Nature One. Die Big FM Big City Beats live von der Nature One. 22.28 Uhr mittlerweile und das heißt, die Nature One steht gerade am Anfang. Ich war gerade draußen, hier ist Max von Big FM übrigens. Tag auch. Es laufen immer noch Hunderttausende. Ja gut, ein bisschen übertrieben, aber es laufen immer noch sowas von viele Leute hier rein. Und Rita, du hast jemanden bei dir, ne? Wen denn? Ja, ich habe meine Carina endlich gefunden. Nein. Stell dir vor, normalerweise sitzen wir um die Uhrzeit noch im Studio. Meine Süße, ich grüße dich. Hallo Carina. Hallo Rita. Wie geht es dir? Was machst du hier? Wie schaut's? Wunderbar, ich kann heute leider nicht so ganz bei euch jetzt mitmachen, denn ich bin heute mit Miranda hier und unterstütze sie ein wenig in unserem Bett, bei dem Bettefair. Und naja, da ich euch ziemlich viele DJs hier kenne, ist es einfach ganz hilfreich, wenn ich ihr einfach mal zur Seite stehe. Du bist einfach die gute Seele, sagen wir es einfach mal so. Und ich freue mich total, dich zu sehen. Es sind viele Leute hier, vor allem auch, weil ich stehe jetzt auch gerade im Medienzelt neben dem Bad Affairs Bett. Ich kann nur sagen, sehr gemütlich. Sehr gemütlich, da würde ich auch viel lieber drin sitzen und drin liegen. Aber das geht halt nun mal nicht. Carina, du willst noch was sagen? Du schaust gerade auf deine Liste. Nein. Wer kommt denn als nächstes zu euch ins Bett? Ich warte jetzt gerade auf Mogwai und ich denke, Mobi wird noch reinkommen. Ach, mal gucken, wenn wir noch so kriegen. Oh, wow, nicht schlecht. Ja, ich würde mal sagen, Max, ich wollte gerade fragen, kann ich nicht auch mal in das Bett liegen und mich ein bisschen ausruhen oder so, mal kurz? Kann ich nicht auch mal in das Bett? Naja. Kann er nicht auch mal ins Bett? Natürlich. Ja, gerne. Schuhe ja? aus. Komm, warte. Ja, los, klar, auf geht's. Oh mein Gott, ich komm mit. Ich gebe wieder weiter ans Himmelszelt. Check this out. 1, 2, 3. In the place to be, as it is plain to see, he is DJ Run, and I am DMC. Funky Fresh for 1983. DJ Jam Master J. Inside the place, the walls of base. Babies are by the trace, and he came here tonight to get on your case. And we are the Crush Groove, the body moving, the record making, and the record breaking, and it goes a little something like this. Yeah! out. live von der Nature One. Und ich muss zugeben, ich freue mich, dass ich in diesem Zelt bin. Ich bin im Medienzelt, denn draußen sorgt das Wetter für ziemlich große Erfrischung. Und der arme Max, ach Maxchen, steht draußen im Regen. Und ich gebe jetzt da mal weiter, damit er ein bisschen was zu tun hat und ein bisschen wärmer wird. Ja, danke dir, Rita. Hier ist Big FM Max. Ich stehe auch auf der Nature One und fahre mitten im Regen. Es ist mittlerweile wirklich traurig. Es regnet, aber das Wetter gibt es ja nicht. Es gibt ja kein schlechtes Wetter. Es gibt nur schlechte Kleidung und das sagen sich auch die ganzen Tänzer Richtig. Und Tänzerinnen hier. Mittlerweile sind auch die Laser an. Die Laser sind bis zu 15 Kilometer weit sichtbar und auf der Open-Air-Bühne hier geht's ab, ich sag's euch, und es kommen immer noch mehr Leute und denen macht das Wetter nichts aus. Es ist der Hammer. Ich habe sowas noch nie gesehen. Es ist wirklich geil. So viele Leute, es kommen immer noch Leute und es geht so dermaßen ab, trotz dieses kleinen Regenschauers. Das ist Community-Dynamik, würde ich sagen. Wenn etwas genau. Gutes findet sich immer eine gute Community, deshalb kommt zu uns, alle, die sich noch nicht angemeldet haben, bigcitybeats.de. Dort findet ihr fast das Gleiche. Crazy is back. Du hörst die Big City Beats live von der Nature One. Und ich stehe hier gerade neben Bernd Breiter. Und Bernd Breiter ist ja wohl mal ein ganz bekannter Name. Lieber Bernd, schön, dass du bei mir bist. Wie geht es dir denn? Mir geht es ausgezeichnet. Schön, dass du bei mir bist heute hier und das moderierst. Du bist mein Boss. Ist doch klar, dass ich da bin. Bernd, was ist heute deine Aufgabe? Was machst du? Wie geht's dir? Wie sieht's aus? Was gibt's Neues? Generell muss ich sagen, meine Aufgabe ist, das alles mal auf mich wirken zu lassen hier. Die Menschen, die Farben, die Strömungen, alles das. Nature One ist wirklich etwas Unvergleichliches. So viele Menschen auf einen Fleck, so viele verschiedene Nationen, alles friedlich. Wahnsinn, Respekt an die Veranstalter, Respekt an die Community und Respekt vor allen Dingen an elektronische Club Music. Das waren ganz schöne Worte. Bernd, also ich mache das übrigens auch sehr, sehr gerne hier für dich übrigens, ja? So, ich gebe jetzt mal weiter. Weil wir uns ja alle so sehr lieben, mal jetzt mal weiter an Maxchen. Ja, danke dir, Rita. Ich habe zwei Jungs hier. Wie heißt ihr denn? Ich bin der Paul. Und du bist der? Peter. Woher kommen Paul und Peter? Aus welcher Stadt? Aus Hockenheim. Aus Hockenheim bei, ach ja, bei Mannem, ne? Ja, sicher. Fahrt ihr denn auch Motorsport oder ist das nicht so? Ja, ja, ein bisschen. Ja, schon. Ich bin aus Mannem. Allah, da fallen die Teller von der Wind. Ja, Parlament, da wird ein Idiot. Ayo, bei der Musik fallen die Teller von der Wind, oder? Ah, da ist verrückt, da ist total verrückt her. Welchen Floor oder welche Bühne interessiert euch am meisten heute Abend? Ah, hier, Big City Beats, auf jeden Fall. Alles klar, das Himmelszelt von Big City Beats, auch deine Richtung? Ja, Big FM, Big City Beats, machen wir voll durch, machen wir Party, drehen wir total ab. Allah, egal woher ihr seid, ob aus Mannem oder aus Stuttgart, kommt zu Big FM, Big City Beats, Nature One. Wir haben das Himmelszelt, da liegen die Big FM, Big City Beats Resident DJs auf und wir haben natürlich noch ganz, ganz, ganz viele andere Floors. Und wir sind noch lange live on air, bleibt also dran bei Big FM, Big City Beats. Promises. Raveline im August interviewt den erfolgreichsten DJ der Welt, Armin van Buuren, zu seiner neuen DVD Armin Only. Dazu Interviews mit Danny Tenaglia, Simeon Mobile Disco, Jeff Mills und Martini Brös. Exklusiv in Raveline gibt es einen großen Love Parade Nachbericht mit vielen Bildern. Raveline, das Magazin für elektronische Musik, jetzt am Kiosk. Die Big City Beats live von der Nature One und ich muss euch sagen, oh, ich bin ganz aufgeregt, denn in 5 Minuten passiert im Century Circus etwas Schönes und zwar Sven Feeth wird auflegen und da ich jetzt wohlgenährt bin und ich muss wirklich sagen, wir haben hier ein spitzen Catering, also liebe Grüße an das Catering-Team, top Arbeit, es gibt frische Früchte, leckere Sachen. Ich werde jetzt ein bisschen verdauen. 5 Minuten habe ich ja noch Zeit. Und bis dahin switche ich jetzt mal rüber zum Max, der, glaube ich, gerade vom Probozelt steht. Kann das sein? Ich habe mich reingeflüchtet. Da ist ja immer noch so ein bisschen nieselt und ich habe mir mal jemand geschnappt. Du bist die? Nein. Ja, sie will nicht, aber ihre Kollegin will bestimmt. Ganz kleinen Augenblick. Du bist die? Ich kann. Sie können auch nicht. Aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen, denn die Leute stehen hier wirklich Schlange vor dem Big City Beats Promo-Zelt. Du machst sie unsicher, Max. Ich mach sie unsicher. Das liegt wohl an meiner Aura. Ganz kurz nochmal. Du heißt? Silke. Silke. Wie ist die Resonanz hier heute bei den Big City Beats? Eigentlich ganz gut. Also die Leute sind super drauf, sind super nett. Trotz dem schlechten Wetter sind alle super gut. Ist das deine erste Nature One? Ja, erste. Und deine Eindrücke? Beschreib mal den Leuten. Bunt durchgemischt, würde ich sagen. Zwischen den normalen Konservativen bis hin zu den Super-Ravern ist alles dabei, auf jeden Fall. Ist interessant zu sehen, muss ich dir zustimmen, ne? Dein Highlight bis jetzt, du bist seit gestern hier, was ist dein Highlight bis jetzt, wo du gedacht hast, das hat sich gelohnt? Gestern auf einen Hügel geklettert zu sein, der hier ist, weil ich weiß nicht, ob die Leute es kennen, wie es hier aussieht. Das ist ein stillgelegtes Industriegebiet von damals und es gibt mehrere Hügel, wo auch Zelte sind von verschiedenen Veranstaltern. Und wenn man gestern einfach die Treppe hochgelaufen ist um 12 Uhr nachts und man hat auf die Massen runtergeschaut, die einfach alle gut drauf waren, gefeiert haben, das war ein absoluter Hammer. Mit den Lasershows, also echt, ihr müsst mal vorbeikommen, es lohnt sich. Kann ich Silke nur zustimmen, die Nature One live auf Big FM noch die ganze Nacht. Und hier ist wieder die Rita live von der Nature One von dem Big City Beats. Und ich möchte euch noch mal kurz auf unser Gewinnspiel aufmerksam machen. Jeder, der die Sonne, Mond, Sterne CD gemixt von Lexi von Lexi. Bye. Ihr hört die Big FM Big City Beats live von der Nature One auf der Raketenbasis Kuttner und es ist soweit. The Grandmaster himself legt mittlerweile auf im Century Circus. Sven Fehd. Und ich bin einfach jetzt ruhig, weil ihr wollt Sven Fehd hören, der kann das auch besser als ich. Sven Fehd live von Big FM. Hört Big FM, Big City Beats live von der Nature One. Rita, wir sitzen im Dunkeln, ne? Das ist irre. Es ist so dunkel, aber warum gefällt mir das gerade so? Ich glaube, das ist mal ein Wechsel zu den ganzen Lasern. Wir haben zurückgegeben ins House of House, wie das so ist. Auf so Festivals passieren Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Wir sitzen im Dunkeln, ihr hört aber weiter Big FM, Big City Beats live von der Nature One. Rita ist auch noch am Abhotten hier, oder was? Ja, aber jetzt erstmal ein bisschen so ein bisschen kuscheln wäre jetzt auch nicht schlecht. Dann suchen wir dir jetzt mal jemanden zum Kuscheln und... Nein. Ah, das Licht geht wieder an und ihr hört weiter Big FM Big City Beats live von der Nature One. Bye.

Dresden immer noch regnet. Okay, ich bin ehrlich, es gießt wirklich aus Kübeln, es schüttet aus Kübeln. Aber das macht den Jungs und Mädels hier nichts aus. Nee, Nature One, da ist das Wetter egal. Da ist die Musik wichtiger. Und das haben wir auch noch ganz viele Stunden lang. Live von der Nature One auf der Raketenbasis Püttner. Ihr hört Big FM, Big City Beats. We'll be right back. City Beats, live von der Nature One. Und ich hätte doch mal Lust, Max, mit dir mal ein bisschen so übers Gelände zu laufen. Also unbedingt mal in dieses Century Circus rein. Das soll gut sein. Da muss jetzt so die Meute eigentlich eingeheizt sein. Ne? Das ist schwer, sich zu entscheiden. Es gibt 4 Head Areas und 18 Clubs und insgesamt damit 22 Bühnen. Und einkaufen könnten wir auch noch ein bisschen was. Es gibt hier so tolle Stände. Du kannst alles Mögliche hier ergattern. Sonnenbrillen, Shirts und an unserem Promostand erst recht. Dort gibt es natürlich ganz tolle Sachen. Natürlich auch eine Reise nach Paris, Max, ne? Oh, Paris, da war ich schon lange nicht mehr. Die Stadt der Liebe. Ah. Aber ich habe das Gefühl, wir sind hier auch in der Stadt der Liebe. Die sind ja alle so super freundlich. Da sind ja schon langsam echt. Aber ich freue mich ja. Ich würde sagen, schaut einfach vorbei oder genießt die Sendung. Ich schnapp mir jetzt den Max und lauf einfach mal hier ein bisschen rum. Oh ja, das machen wir. Bleibt weiter dran, Big FM, Big City Beats, live von der Nature One. Yeehaw! We'll be right back.

Anita live von der Nature One von den Big City Beats. Und mir ist aufgefallen, dass hier ganz schön hübsche Frauen rumlaufen. Und da fällt mir doch gerade ein, die Big City Beats Volume 9 kommt ja bald in die Produktion. Und was brauchen wir für eine Big City Beats Volume 9? Ein Covergirl. Ich kann's euch schon mal sagen, liebe hübsche Mädchen da draußen, seid mutig, schickt uns schöne Bilder, zeigt uns, dass ihr Spaß habt am Tanzen, am Feiern, am Glücklichsein, dass ihr ein wunderschönes Lächeln habt, einen schönen Körper. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim großen Casting, das bald beginnt bei den Big City Beats. Also, wir suchen das Covergirl für die Big City Beats Volume 9. Bewerbt euch bigcitybeats.de. We'll be right back.